bin der Mario, bin 33 Jahre, werde bald 34 und ja, bin heute hier, um über mich und meine Vergangenheit bzw. ja, meiner Täteraufarbeitung zu sprechen. Also du warst jemand, der Gewalt ausgeübt hat. Genau, leider mehrfach. Aber jetzt, sag ich mal, bin ich in einer krassen Aufarbeitung, in einem großen Prozess bzw. auch in der Phase. Habe jetzt mehrere durchlaufen. Jetzt bin ich gerade in einer der letzten sozusagen, laut meinem Täterberater in der ja, Wiedergutmachungsphase Okay, sozusagen. ich würde aber gerne zurück. Unabhängig davon, was du wirklich konkret gemacht hast, darum geht es gar nicht heute. Es geht einfach um die Gewalttat. Was ist bei dir abgegangen? Wie hast du dich gefühlt, als du das gemacht hast? Ich war jahrelang drogenabhängig, also 15 Jahre Amphetamin- und Cannabis-abhängig gewesen. Habe dadurch viel meine Emotionen und meine eigene Frustration unterdrückt und auch mein inneres Kind sozusagen vernachlässigt. Und durch diese Vernachlässigung und mein privaten Umfeld sozusagen, Überforderung, emotionale Verdrängung und ähnliches, habe ich kein Empfinden mehr mir gegenüber besessen und habe durch diese Überforderung Fehler gemacht, die ich massivst bereue und habe halt dann Taten, ja. Nun ist es auch so, dass die Leute dann, wie du es gerade versucht hast, in eine andere Richtung, darüber reden wir gleich, immer sagen, ja, meine Kindheit und ich bin geschlagen worden. Ich habe mal einen wunderschönen Satz gehört, es geht nicht darum, was wir erlebt haben, es geht darum, wie wir damit umgehen. Genau. Und da bist du ja an einem Punkt gekommen, wo du das gecheckt hast. Leider sehr spät. Trotz der Versuche all der Menschen, die halt mir gegenüber immer wieder aufgeschlossen waren, versucht haben, hey, hier, du musst was verändern, hier, hör uns doch mal zu, wir versuchen die Hilfe zu bieten, war aber ignorant und war verblindet sozusagen und verblendet meiner selbst gegenüber. Und ja, und irgendwann habe ich halt den Fehler begangen und habe halt alle Leute verloren, die ich halt verlieren konnte. Mein festes soziales Umfeld, Partnerschaft, Freundschaft, ein Kollektiv, das mir sehr am Herzen lag, oder immer noch liegt sozusagen. Und ja, Das heißt, du hast am Anfang keine Verantwortung übernommen. absolut nicht. Also muss ich halt so sagen, wie es ist. Ich war halt komplett ignorant. Ich habe gesagt, ja, ich mache, ja, ich verändere. Ich habe dann immer wieder mal Kleinigkeiten probiert. Ich habe eine Therapie gemacht. Ich war auf Entzug. Ein paar Monate später bin ich wieder rückfällig geworden. Dann kam das ganze Spiel wieder von vorne. Ich war immer böse. Ich war immer schlecht gelaunt gewesen. Ich war halt immer überfordert, weil ich meine eigenen Bedürfnisse nicht gesehen habe und auch nicht ausgesprochen habe. Habe Grenzen von anderen nicht bewahrt. Bin über den Mund gefahren, war dominant und ja, habe sehr viel Kontrolle ausgeübt auf alle Fälle. Du hast gerade gesagt, du hast angefangen, mal eine Therapie zu machen, bist aber wieder rückfällig geworden. Das heißt, du hast irgendwann eine Situation gehabt, die dich haben rückfällig werden lassen. Von dir aus oder war das eine Situation, die von außen? Das ist ein Zusammenspiel von beiden gewesen. Ja. Einmal meine eigene Ignoranz, auf jeden Fall so von wegen, ja, ich schaffe das kriege ich schon alles hin, auch mit den Substanzen, weil sie helfen mir am Ende. So, und auch gleichzeitig der Druck von außen, so dieser, den gesellschaftlichen Druck, den man nach außen sozusagen besiegt, aber innerhalb eines Kollektivs sozusagen trotzdem ein Druck entsteht, ein Leistungszwang sozusagen. Man muss funktionieren, man muss mitorganisieren, man muss mitlaufen sozusagen. Und wenn nicht, dann hat man so eine Art Punktescore, man hat sich Punkte erarbeitet. Und wenn man dann weniger macht, dann verliert man Punkte, bis man auf Null ist und dann wird man nicht mehr gesehen, dann kriegt man nicht mehr die Stimme, die man vorher hatte Also die wurde sozusagen. keine Zeit gelassen, die Veränderung, die bei dir angefangen hat, auch mitzutragen oder mitzugehen. Genau. Ich habe mich sehr oft sehr alleine gefühlt, was aber nicht immer der Fall war, weil es Einzelakteure gab oder Akteurinnen gab, die auch mitgemacht haben oder mithelfen wollten, aber auch nicht die Kapazität einfach hatten zu helfen, weil letztendlich muss ich mir selbst helfen auch, ne? Das So. wäre ein wichtiger Punkt. Ich habe also auch im Vorfeld schon mit einigen Flinters geredet, die halt Tätererfahrungen hatten, also auch selber, aber auch verboten. Und habe sie gefragt, wie sie sich denn verhalten, wenn zum Beispiel einer ihrer Freunde, ihrer Genossen als Täter auftritt, ob sie die Beziehung weiter aufrechterhalten. Viele haben gesagt, nein, sofort stopp. Aber einige haben gesagt, ich musste mit meiner Freundschaft, mit meiner Liebe zu ihm versuchen, ihn zu unterstützen, das ihn zu bringen. Ich bin ein bisschen skeptisch, weil du hast eben erzählt, du hast also Sachen abgebrochen und du hast auch erzählt, dass du, ich sag mal, ein bisschen provokativ, oder auch manipuliert hast, ein bisschen so. Teilweise schon, Ja. absolut, ja. Also, und dann hast du Leute, die dir entgegengekommen sind, insofern manipuliert, dass sie glauben, dass du dich veränderst. Genau, das war in der Vergangenheit leider öfters der Fall gewesen. Also es ist halt nicht nur die Manipulation allen anderen gegenüber in meinem Umfeld, sondern auch die eigene Manipulation, die halt auch stattgefunden hat. Also man so sagt auf gut Deutsch, glaube ich, ich habe mich selbst verarscht und dadurch andere mit verarscht. So. Und dann kann ich halt auch irgendwann verstehen, dass andere Leute sagen, so, ich habe da keinen Bock mehr drauf. So, irgendwie habe ich mir jetzt 5, 6, 7 Mal den Arsch aufgerissen für diesen Menschen und jedes Mal werde ich vom Kopf gestoßen. Und dass dann einfach mit Distanz reagiert wird, mit Canceling reagiert wird, mit diesem berühmten Filter, den man im Kopf hat, ah, er redet eh nur Stuss und verändert am Ende nichts, kann ich total nachvollziehen. Dass sie Vertrauen verloren haben. Genau. Absolut. Du hast selber gesagt, im Grunde geht es nicht mehr darum, was die anderen für dich tun, es geht darum, was du selber für dich tun Richtig. kannst. Das ist das Allerwichtigste im Grunde genommen. So, ich bin seit jetzt 3 Monaten, glaube ich, beim Täterberater und auch er sagt, es ist erstmal egal, was andere von dir wollen, auch wenn es egoistisch klingt, aber du musst erstmal, also ich muss für mich erstmal wissen, was ich für mich will. Ich muss meine Prioritäten für mich setzen. Ich muss meine Emotionen spüren. Ich muss wissen, was muss ich verändern, was ich wirklich verändern will. Wohin geht meine Reise? Und mich erstmal neu kennenlernen und erstmal wissen, was sind die ausschlaggebenden Punkte, warum ich zum Täter wurde, so, und was kann ich tun, damit ich nicht mehr zu einem Täter werde oder ausübe? Du hast davon gesprochen, dass du deine Emotionen wiederentdecken musst. Genau. Denkst du, dass es vor allen Dingen ein männliches Sternchenproblem ist? Absolut. Also ich vermute sehr stark sogar, dass das ein männliches Problem ist durch die Sozialisation, durch die Erziehung, sage ich mal. Ich bin halt ein Kind der 90er. So, da war es halt einfach, auch wenn es rassistisch ist, meines Erachtens, oder es ist rassistisch, Indianer kennt keinen Schmerz, hör auf zu heulen, bist doch ein richtiger Kerl. Du musst dich durchbeißen und all so ein Kram. Das habe ich halt alles sehr früh kennengelernt. Ich Das habe ist typisch männlich, ne? genau so, Männer dürfen keine Emotionen zeigen. So, sie müssen stark bleiben, sie müssen die Hand über alles behalten. Sie sind der schützende Gral sozusagen der Gesellschaft, was halt Bullshit ist. So. Genau, und ich habe halt sehr viele Jahre auch einfach in meiner Kindheit Gewalt erfahren und kennenlernen dürfen und musste halt meine eigenen Emotionen zurückstecken, Weil du damit nicht vor ich halt. Strafe hattest, oder? Genau. So, und da gab es halt einfach, statt dass man mit mir redet, gab es halt direkt auf die Schnauze. So, sei es jetzt von meiner Mutter oder von meinem Stiefvater damals. Der halt Und auch sich widersetzen, kam dir nicht in den Sinn. Das war Das wäre das gefährlich gewesen, da wäre ich richtig vorgeschlagen worden. kaputt. Gemacht worden auf alle. Also Ja. vom Einsperren bis halt zur körperlichen Gewalt habe ich Okay. alles kennengelernt. Ja, okay. Ja. Also da ist auf alle Fälle mehr als genug Erfahrung gewesen. Nun bist du ja irgendwann im Laufe deines Lebens, deiner Situation, mit Menschen zusammengekommen, die eigentlich vom Anspruch her anders drauf sind. Vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht haben, aber zusammenkommen, um die Erfahrung vielleicht von der Theorie her zusammenzubringen und zu verändern. Ja. Das war jedenfalls, sehe ich das bei dir, die Erwartung gewesen. Die Erwartungen wurden aber anscheinend erstmal nicht erfüllt. Nee, also, dass man halt irgendwie in einem Kollektiv reinkommt und man gleich erwartet, so von wegen, er ist reflektiert, er hat eine saubere Psyche, die Doppelmoral sozusagen, man ist nicht irgendwie mackerig unterwegs, ist aber männlich sozialisiert und dadurch ist, man ist nicht mackerig, man ist männlich sozialisiert und man reflektiert das und gleichzeitig lebt man das nicht aus, ist halt einfach super schwierig, weil es gibt halt einfach keinen Raum dafür, um halt wirklich darüber zu reden. Über die So. männliche. Über die Sozialisation, über die Probleme, die man selber hat, weil ganz oft stehe ich halt einfach vor mir da und denke mir so, ich schäme mich dafür, einfach ein Mann zu sein. So alleine, wenn ich mir die Femizide reinziehe, wenn ich meine eigenen Taten reinziehe, so wenn ich alleine schon aufs Berufsfeld gucke, wie Frauen gegenüber Männern stehen, so wie sie bezahlt werden, wie der Kapitalismus so an sich funktioniert, ne, das Patriarchat an sich. So, dann schäme ich mich dafür, aber man hat keinen Raum so wirklich, um darüber frei reden zu können, ohne dass man irgendwie in eine Ecke gedrängt wird oder man halt einfach geradeaus sagen kann, so. Also, du würdest damit sagen, ich will zugeben, dass ich ein Arschloch bin, aber Genau. bekomme die Anerkennung nicht dafür, dass ich es gesagt habe. Genau, sozusagen so. Ich weiß, dass ich ein Arschloch bin, ich weiß, dass ich da Probleme habe und ich weiß, dass ich das verändern muss. Aber ich kriege ja auch nicht die Möglichkeit zu sagen, hey, ich bin das Problem, ich würde was verändern, hilf mir. Also, weil die das eventuell abwehren, weil sie damit nicht Genau. selber konfrontiert werden Genau, wollen. genau. Also Und selber im Grunde Arschlöcher sind vielleicht. möglicherweise, natürlich. Also ich kann mir gut vorstellen, dass viele sich mit diesem komplizierten Thema auch gar nicht beschäftigen möchten, wie schwierig ist. Sage ich so, wie es ist. So, es ist halt auch einfach nicht so einfach, sich mit seinen Emotionen zu beschäftigen oder halt auch seine Sozialisation an den Pranger zu stellen und sich wirklich damit zu, ja, reflektieren und was zu verändern. So, wenn man sein Leben lang gelernt hat, irgendwie seine Emotionen, also du darfst nicht weinen als Mann zum Beispiel. Ja. Also, du musst Zähne zusammenbeißen und dann fühlst du dich schwach, weil du gerade weinst, weil du Schmerzen, du hast halt eine Trennung erlebt. Ja. So, und dann willst du eigentlich die Kontrolle wieder zurück, du willst auf Biegen und Brechen diesen Menschen wieder zurück. Ist die Kontrolle, die du zurückhaben willst. So, dann gehst du stalken, machst hier irgendeinen Fehler, den du am Ende bereust, so schockierst den Menschen, wenn er aus der Haustür rauskommt und dann sieht man irgendwie den Täter sozusagen vor der Tür und all so eine Sachen und das ist halt alles andere als cool. So, und das halt wirklich zu reflektieren und dann jemanden zu haben, der sagt, hey, das funktioniert so nicht, komm mal klar jetzt endlich, so, ich will, dass du dir vielleicht Hilfe suchst und dann begleite ich dich auch. So ein freundschaftliches Appell einfach, das ist hier sehr wenig. Okay. Ja, vielleicht weil die zum einen die Kapazitäten nicht mehr haben, weil sie selber an ihren eigenen Problemen wahrscheinlich noch am Arbeiten sind. Ja. Oder auch die Zeit sich nicht nehmen. Oder einfach, weil sie, was wir gerade hatten, nicht verstehen können, dass du das Problem hast, eventuell. Ja. Ja. Obwohl, wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Kollektiv bin, so, ich bin jetzt auch wieder in einem neuen Kollektiv sozusagen mit Händen und Küssen angenommen worden sozusagen. Okay. Und da habe ich auch klipp und klar gesagt vorher, hey, das und das habe ich in der Vergangenheit gemacht. So, ich bin tätig geworden als Täter. Okay. So, ich habe missgebaut, aber ich habe ein Jahr Therapie hinter mir. Ich bin 8 Monate jetzt clean. Ich habe eine Täterberatung, ich habe eine Suchtberatung, ich besuche eine Selbsthilfegruppe. Ich selbst gründe in den nächsten 2 Jahren auch eine Selbsthilfegruppe für Substanzabhängige. Ja. Und versuche da auch eine Reflexion gleichzeitig gegenüber toxisch Verhalten von Männern als Thema mit zu etablieren, weil für Schwerin, finde ich, gibt es das nicht. Also es gibt diesen Raum halt einfach nicht. Es gibt offiziell, ganz im Gegenteil, es wird immer weiter Räume zugeschlossen, es wird immer weniger finanziert, anders steigt die Zahl der Gewalttaten. Ja, die Gesellschaft dahingehend so, sie nehmen das hin, sobald sie in die Nachrichten kommt, oh Gott, nein, wie schlimm. Aber wenn man im eigenen privaten Umfeld das irgendwie aufarbeiten muss oder darüber reden muss, dann wird halt sofort weggecancelt, wird gesagt, ich will mit den Menschen nichts mehr zu tun haben, weil man halt einfach die Kraft, die Zeit gar nicht da rein investieren möchte, obwohl das Wichtigste ist und das, was am Ende dabei rauskommt, womöglich einfach ein großartiges Ergebnis sein kann. So. Also Befreiung meinst du jetzt? Absolut. Das meine ich sozusagen. Ja. Man ist freier, man ist glücklicher, man kann halt einfach offener reden darüber, über die Probleme, die man einst hatte. Ja. Und man kann auch anderen helfen, auch einfach. Deswegen, so, ich rede auch mit beschädigten Betroffenen zum Beispiel auch, jetzt nicht in meinem Fall, sondern, weil klar, die reden nicht mit mir, meine betroffenen Person. Ja. Aber ich rede mit anderen Menschen, die betroffen sind und versuche halt irgendwie an die Täter ranzukommen, mit den Tätern auch zu sprechen, dass sie halt Therapie machen, dass sie das nochmal reflektieren, auch wenn das knallhart ins Gesicht ist, aber ich habe es gebraucht. Durch die Konsequenz von rausschmissen, rausgedrückt zu werden aus der Szene sozusagen. Aber ich will es halt einfach auch dahingehend besser machen. Auch wenn ich gerade selber in einem Prozess bin, möchte ich anderen Tätern trotzdem sagen, hey, das kann man schaffen, das ist möglich. Und es ist wichtig, dass man da klipp und klar einen Strich setzt und sagt, ich muss aufhören, weil sonst ende ich ganz einsam und alleine. Und das ist bleib ihr bei dem Moment mit dem Ausschließen. Du bist ja ausgeschlossen worden irgendwann, etwas zu schnell meines Erachtens, einfach zu schnell und keine Gelegenheit bekommen hast, dich auch dementsprechend weiter zu öffnen. Mhm. Ich finde es aber erstmal grundsätzlich in Ordnung, dass Täter ausgeschlossen werden. Absolut. Ja, weil die Konsequenz muss gespürt werden, so dass auch sozusagen der Rückhalt komplett wegfällt, per se erstmal, dass der Täter oder Täterin erstmal das Gefühl bekommt, okay, ich bin jetzt komplett alleine und wirklich vom Innersten spürt, scheiße, ich habe missgebaut, ich muss was verändern. Weil sobald irgendwie ein kleines Umfeld das relativiert und sagt, ja, du hast jemanden ins Gesicht geschlagen, ja, du hast jemanden gestalkt, ja, du hast vergewaltigt oder sonst irgendwas passiert, kommt vor, sie ist schuld. Es ist diese Täter-Opfer-Umkehr und so funktioniert das halt nicht. So kann man keine Reflexion beanspruchen oder so kann man nicht dafür sorgen, dass der Täter, Täterin dafür sorgt, sich zu reflektieren, was zu verändern. Okay. Diese Konsequenz muss gespürt werden, das ist einfach Fakt. Okay, ich mache momentan wieder mal ein bisschen den Provokateur. Ja. Das, was du in den letzten beiden Gesetzen gesagt hast, höre ich momentan seit einigen Tagen von allen möglichen Männern. Mhm. Weil diese prominente Sache mit dieser Schauspielerin, vielleicht fangen alle Männer an zu heulen und zu jammern, dass sie ja selber gemerkt haben, dass vielleicht ein bisschen auch gar nicht so nett sind und fangen an, sich zu verändern. Oder vielleicht werden die alle zu Feministinnen. Ja, schnell funktioniert nicht. Also gerade wenn man in so Prozessen, Aufarbeitungsprozessen ist, funktioniert schnell überhaupt nicht. Ja. Man muss Zeit geben, man braucht die Zeit, gerade weil man extrem ins Detail gehen muss. So. Also das ist halt nicht irgendwie, ich zoome mal mit der Kamera kurz rein, rede 5 Minuten darüber und das Thema ist gegessen. Nein, so eine Aufarbeitung, meine Aufarbeitung wird auch 5 bis 10 Jahre dauern, locker. So, um halt einfach Kindheit, Jugend, Erwachsenenalter zu reflektieren. Und das, was man in der Kindheit erlebt hat, verfolgt einen bis ins Erwachsenenalter und noch viel weiter. So. Und um diese ganzen kleinen Details immer wieder zu bemerken, muss man immer und immer wieder in Wiederholungen gehen. So. Ja. Mit Beratungen, mit Therapien, mit Aufarbeitung durch Freunden, durch eventuell einem Awareness-Team, wenn man jetzt in einem Leben-Kollektiv ist, zum Beispiel, dass man da aber auch einen Raum kriegt, ein Brave Space, so dass man aber auch nicht verurteilt wird, in einem Tribunal kommt, sage ich mal, sondern halt wirklich den Raum hat, hey, rede mit uns über deine Taten, rede mit uns über das, wer du bist, so auch wenn es uns eventuell triggern kann, aber dann gibt es halt gewisse Regeln, so dass man sagt, okay, stopp, einen von uns geht es hier gerade nicht gut, lass uns mal kurz pausieren oder wir verschieben das eventuell. Jetzt redest du natürlich von einer eher utopischen Situation, gerade in Schwerin. Ja. Ich kenne es von anderen Städten, da gibt es diese Bezugsgruppen, die auch überfordert sind manchmal. Es gibt Leute, die halten das über Jahre durch. Ich habe jetzt mal Artikel gelesen von einer Gruppe, die sich nach 5 Jahren aufgelöst hat, weil das völlig im Arsch war, völlig fertig war. Aber die haben jetzt 5 Jahre lang versucht. Und die sind aber nicht nur an dem Täter, sondern auch an den Umständen der Umwelt gescheitert. Weil genau das hat passiert ist, dass diese Arbeit, die die Menschen machen, in keiner Weise unterstützt worden war von den anderen. Das Ding ist es halt auch, es ist eine gesunde Mischung aus kollektivaler Arbeit, einem syndikalen Fundament und aber auch auf der professionellen Ebene, dass nicht alles komplett das Kollektiv trägt, sondern halt auch das Kollektiv trägt einen geringen prozentualen Anteil, was wichtig ist, dann einen großen prozentualen Anteil trägt die Professionalität, also Täterberatung, Psychologen, Einzelgespräche, Selbsthilfegruppen, gibt Anti-Aggressionstraining, soziale Arbeit trägt das alles. Und dann trägt der ganz große Teil die Person selber. Ne? Aber das ist ja das Problem. So, man meckert gegen finanzierte Konstrukte, aber selber haben wir in der Szene Psychologen, Beamte, soziale Arbeit. Okay. Und wir meckern selber gegen diese Menschen. So, das ist ein Widerspruch. Da sind wir wieder in diesem doppelmoralischen Prinzip, so was nicht funktioniert. So, ich rede ja auch nicht davon, dass wir halt irgendwie zu einem Polizisten gehen sollen und darüber reden sollen, was für eine Scheiße man gebaut hat, sondern dass man zu einem Täterberater geht, um halt einfach über seine Emotionen zu reden, über die Taten zu reden, um das präventiv zu verarbeiten, zu bearbeiten. Was kann ich tun, damit es nicht mehr vorkommt? Mein Täterberater zum Beispiel geht ganz massiv auf meine eigenen Bedürfnisse ein. Okay. Wieso habe ich meine Taten vollbracht? Warum habe ich so reagiert, wie ich reagiert habe? Was ist da los mit mir emotional gewesen? Wir gehen tief in die Psychologie und das ist in Hand Zusammenarbeit mit den Psychologen, die ich dann gleichzeitig mache, um halt auf der sozialen Ebene zu arbeiten und auf der psychologischen Ebene. Das trifft sich dann in der Mitte und da arbeiten wir das aus, wieso, weshalb, warum bin ich jetzt handgreiflich geworden zum Beispiel. Warum fange ich an, nach einer Trennung den Menschen hinterher zu gehen oder zu stalken sozusagen. Ja. Genau. Und all so eine Sachen. Das sind dann Verlustängste, oder? Das sind Verlustängste, das ist Verlust von Kontrolle, das ist angeboren und nicht angeboren, sondern erzogen worden durch die elterlichen Bindungstheorien sozusagen, was man gelernt hat halt. Und aber auch eigene traumatische Erlebnisse, so, die halt nicht außer Acht werden lassen dürfen. Genau. Also manche radikale Feministinnen, das sind Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, sagen, also dass das, was du gerade geschildert hast, ein potenzieller Vergewaltiger oder potenzieller Gewalttäter bist. Also häusliche Gewalt wäre nur ganz nah an dieser Verlust von Kontrolle dran. Also wenn du von Kontrollverlust redest, also gab es Situationen bei dir, wo du den Schritt hättest? Also für mich nicht, da hängt ja auch gleichzeitig dieses Triebding mit drin. Ne? Es gibt ja so 3 Charaktereigenschaften, die in einem drinne sind. Das ist halt diese extreme, ich will das jetzt so, mein Trieb sozusagen. Dann gibt es diesen vernünftigen Charakter in einem drinne. Und dann gibt es einen sozusagen, der zwischen den Stühlen steht und immer wieder versucht zu vermitteln. Also das sind so diese 3 Geschichten. Wo bist du? Ich bin auf jeden Fall jetzt, gerade bin ich bei dem, der sitzt und die beiden versucht miteinander irgendwie Vermittler. zu vermitteln, so, ja, du hast das, aber das ist nicht gesund. Versuch klarzukommen, ohne jemand anderen zu verletzen. Ach, du redest mit dir selber. Genau, das ist aber auch wichtig. Also ja. Auch in der Therapie habe ich gelernt, mit meinem inneren Kind und mit meinem eigenen Ich, sozusagen mit meinem inneren Ich, in Konflikte zu gehen so, und meinen Bedürfnissen nachzukommen. Wenn ich überfordert bin, suche ich Ruhe, brauche ich Ruhe. Hm. Wenn ich wütend bin, warum bin ich wütend? Es gibt so eine Emotionszwiebel, sagt man. Es gibt dann präventive Emotionen, oder präventive Emotionen, sekundäre Emotionen. Und dann gibt es halt das Bedürfnis, was ist dahinter? Mhm. So. Und diese sekundären Emotionen kommen immer zuerst. Warum bin ich wütend? Weil ich mich nicht gehört fühle, weil ich mich nicht respektiert fühle. Sage ich jetzt mal, weil ich kritisiert wurde. Ja. So, es gibt einen ausschlaggebenden Punkt, was ist passiert? Ich bin wütend, weil ich kritisiert wurde. Ja. Aber die Wut ist nicht die richtige Emotion, das ist nur die sekundäre Emotion. Ja. Die primäre ist, ich höre mich nicht, ich werde nicht gehört, ich werde nicht respektiert, ich bin verletzt. Ja. Mein Bedürfnis ist dabei, dass man vernünftig mit mir redet. Mit mir vernünftig. Und dann willst du eine Selbstbehauptung machen. Genau. Und dann wird es dann gewalttätig. Und dann, wenn das halt nur die Wut wahrgenommen wird, dann kann sich das hochschaukeln, wird zu einer Frust, dann kann das halt durch diese Frust, kann eine noch größere Wut und Aggression entstehen. Durch diese Aggression, kennen wir alle, sind wir impulsiv. Durch diese Impulse setzen die vernünftigen Regionen im Gehirn aus und man macht Fehler. Ich gehe mal ein bisschen auf die Storms, was du gerade gesagt hast. Du hast von Eskalation gesprochen. Ja. Wir reden aber von Gewalt. Ja. Das heißt, du könntest doch anders damit umgehen. Ich habe jahrelang anders damit umgegangen. Also ich war jahrelang Befürworter von Gewalt. Ja. So, jetzt nicht gegenüber meinen Menschen, meinem Umfeld, sondern ich habe aktiv Nazis gejagt. Ich habe aktiv nach Konfrontation gesucht. Ich habe Gewalt aus Lyon zum Beispiel, von den Antifas dort in Paris zum Beispiel. Ich habe das gefeiert. Ich habe, wenn die da Straßenschlachten gemacht haben und irgendwie Menschen verletzt haben. Genau. 30, 40 Leute da auf 6, 7 Nazis losgegangen sind, dann habe ich das gefeiert und habe das anderen Leuten gezeigt. Ja. Oder wenn ich mich boxen gegangen bin oder zufällig mich geboxt habe, meine kaputten Finger irgendwie in der Gruppe gezeigt, was andere aber getriggert haben und die das gar nicht cool fanden. So. Und ich habe das nicht realisiert. So, heute distanziere ich mich komplett von sämtlichen Gewalt. Okay, ich wollte gerade sagen, wir sind beide überzeugte Antifaschistinnen, ja. Aber es sind auch eine Reflexion, wie gehen wir beide mit Nazis zum Beispiel um. Ja. Und das hast du gerade reflektiert, dass du da auch dich verändert hast. Ja. Und zwar generell. Ja. Über der Gewalt, nicht über den Nazis, sondern generell von dir, was deine Aggression und deine Abwehrgeschichten betrifft. Absolut. Also Gewalt per se, also zu sagen alleine, ja, Gewalt gegenüber Nazis, als Rechtfertigung, ne? Ist halt auch nichts anderes als ein Ablassventil für irgendwas anderes. So, und Gewalt als Notwehr, sage ich nichts. Ja. Wer sich verteidigen muss, muss sich verteidigen. Aber aktiv in die Gewalt zu gehen, hat halt irgendeinen anderen Ursprung. So, ich will das jetzt nicht pauschalisieren oder irgendwie für alle sprechen, aber da ist immer irgendwas. Wieso bist du so gewalttätig? Warum befürwortet man Gewalt? Was ist da los? Deswegen habe ich selbst gesagt, ich distanziere mich von Gewalt, weil diese ganze Kompensation, dieses Ablassventil, sorgt dafür, dass ich nicht nur gewalttätig gegenüber Nazis bin, sondern ich bin dann auch gewalttätig gegenüber anderen. Ich habe die Erfahrung gemacht, vielleicht hast du da auch gemacht, es ist so ein Widerspruch, so ein Dualismus. Zum einen, wenn ich in der ersten Reihe stand, mit den Nazis geprügelt habe, habe ich Frauen abschleppen können. Ja, man hat sich natürlich größer gefühlt. Ne? Man wurde dann auch gesehen, der berühmte Personenkult, den kenne ich ja auch zu gut, wenn man halt irgendwie einen Score erreicht hat, ich wieder bei den Punkten, ne? Wenn man halt einen gewissen Score erreicht hat, dann kriegt man halt mehr Anerkennung, man kriegt mehr Stimme, man wird mehr gesehen und das ist ein komplett falscher Gang. Ja, weil es einfach ins Verderben führt. Ja, absolut, weil, wie gesagt, eine Gewalt, die man ausübt, ist nicht nur die Gewalt gegenüber den Nazis. Geht in dir drinnen. Die sind hier drin, richtig. Ich glaube, der Gruppe namens Fantifa, also Flinters, die genau das auch auf den Nenner gebracht haben, dass die haben die Typen nämlich dann zu Hause im Bett oder in Freundeskreis gehabt und bekamen genau das, was du gerade sagst, vor der Puder zurück. Ja. Irgendwann mal. Wenn dann die Kontrolle weg war, wenn die nicht mehr die Anerkennung bekommen haben, ist das Ganze dann sozusagen in die Richtung gegangen. Genau das ist, wenn man nämlich nicht mehr diese Anerkennung kriegt, wenn man nicht mehr gesehen wird, gehört wird und allem drum und dran und man verliert sozusagen das alles. Dann kommt die Frustration. Dann, was ist hier los? Warum ist das alles nicht mehr so? Und dadurch entsteht dann eine Depression eventuell. Diese Depression kehrt in einen noch tiefer rein. Und wenn man schon die Grenze der Gewalt übergangen ist, sei es jetzt nur gegen Nazis oder gegen Polizisten, dann klar. Fällt es einem noch leichter, die Grenze zu Gewalt ist einfach das Mittel, das funktioniert nicht so einfach. Mhm. Aber das Problem ist halt, Gewalt ist immer ein Zeichen von Schwäche. Jetzt kommen wir zu heute und zu morgen. Ich erlebe momentan eine Gesellschaft, die durch Militarisierung immer mehr die Gewalt als selbstverständlich darstellt. Ja. Die Leute anspricht, die genau wie du das Gefühl haben, ja eigentlich ist das, was ich ja gemacht habe, ja eigentlich richtig. Ich muss nur an die bestimmte Bahn denken. Ja, für Deutschland, für Vaterland, gegen Nazis und sonst irgendwas. Ja. Und die würden aus diesem Kreislauf dann rauskommen. Gar nicht, weil du entweder im Knast bist oder tot. So, das ist halt einfach Fakt. Alleine Knast, tot. So, oder wahrscheinlich körperlich komplett im Eimer. Weil man, wenn man alleine ist, meistens zur Sucht greifen könnte. Ja. So, weil man depressiv wird, weil man suizidale Gedanken hat, weil selbst die Therapie irgendwann nicht mehr hilft. So, Militär ist halt einfach super gefährlich, gerade für Menschen, die super gewaltaffin sind, weil sie nämlich nicht mit einem Gedanken oder mit einem guten Bewusstsein in den Krieg ziehen, sage ich jetzt mal, Worst-Case-Szenario. Hm. Ich bin super gewaltbereit, ich bin super aggressiv unterwegs, ob jetzt zu Hause oder beim Militär. Ja. Und ich ziehe in den Krieg und bin nicht strategisch, sondern gehe gleich an die Front rein, ohne irgendwie strategisch zu denken, hey, da können Scharfschützen sein, sondern mit einem Gehirn geradeaus, ich renne jetzt in die Front, mitten im Wald und zack, bumm. So. Nun bist du momentan in einer Musikgruppe und versuchst auch, du hast ADS, versuchst dementsprechend bei so einem Teil wahrscheinlich dann deiner, sag mal, Aktion, Reaktion, die aber dann auch missverstanden worden sind. Das wäre ein neues Thema, dieser Abelismus auch in der linken Szene, nicht anerkennen wollen, dass viele Verhaltensweisen von uns, ich ziehe mich da also als Neurodivergent damit rein, missverstanden worden sind. Absolut. Also im ADHS, ADS-Spektrum ist es halt einfach leider mit integriert, dass man halt Impulse hat, dass man auch oft, leider sehr oft, falsche Entscheidungen führt, weil man nicht gerade ausgedacht hat oder ruhig denkt, auch wenn man Vorteile hat als ADHSlerin. Dennoch ist es halt ganz oft so, dass das relativiert wird. Ja, ADHS, dann nimmst du halt ein paar Pillen und dann ist gut. Ja. Nee, das funktioniert halt eben leider nicht so. Also ich bin jetzt seit 2 Monaten in der ADHS-Therapie über Origo. Das ist eine wunderschöne App, kann ich auch jedem nur empfehlen. Mhm. Wird über die Krankenkasse bezahlt, kostet halt auch sehr viel Geld, deswegen wirklich über die Krankenkasse. Mhm. Und da wird explizit über 12 Module darüber gesprochen, was ist ADHS, was für Skills gibt es, wie kann man bei Ausfällen im Gehirn, was man oft hat, wie kann man damit arbeiten, welche Möglichkeiten bestehen, wo kann ich hingehen, welche Beratungen gibt es. Man kann auch zu einer Selbsthilfegruppe für ADHSler hingehen, so was Schwerin leider nicht bietet. Das ist sehr schade. Das ist Schwerin halt. Genau. Das ist wie mit dem Täterberater. Mein Täterberater hat zum Beispiel auch Schwerpunkt ADHS mit drin. Mhm. Weil ganz viele Menschen mit ADHS-Syndrom haben auch ein Aggressionsproblem. Und er hatte halt nicht nur irgendwie so häusliche Gewalt in kleiner Form von Kontrolle, Stalking und also klein in Anführungszeichen, das sah man gerade nicht, sondern er hat halt auch Mörder mit drin. Er hat auch Vergewaltiger und halt auch Triebtäter einfach zwischen. Ja. Und ganz viele von denen haben auch ADHS tatsächlich, was halt super gefährlich ist. Ne? Ja, aber das würde ja bedeuten, dass wir dann gesagt bekommen, ja, weil du ADHS hast und weil du Autist bist, bist du eher jemand, der gewalttätig ist. Also vor allen Dingen, was du gerade gesagt hast, das finde ich ein bisschen befremdlich, weil die Aggression, die entsteht, also das entsteht ja dadurch, dass der andere nicht versteht. Genau, das ist die fehlenden Bedürfnisse, die halt einfach ausgesprochen werden. Also ganz viele, also ich kann ja jetzt nur für mich sprechen. Also ich vorher bin ja wütend geworden oder war frustriert, dadurch entstand die Wut, weil ich mich nicht gehört gefühlt hatte. Ja. So, also ich habe aber auch den Fehler bei mir gehabt, dass ich mich nicht richtig geäußert habe, die falschen Worte gewählt. Beispiel, man macht gerade eine Veranstaltung, man bereitet die Veranstaltung vor und man ist 3 Stunden irgendwie alleine, bis jemand mal kommt oder man guckt, wo sind die Leute und fragt nach. Und dann sieht man irgendwie Menschen, die gerade dabei sind zu kiffen, sitzen alle irgendwie zusammen. Nicht vergessen haben, oder? Oder ja, sie sitzen halt einfach nur rum und ja, das machen wir schon. Und wenn, dann bist du ja auch noch da. Also du machst das ja schon. Oh, ja. Okay. Und dann kann man schon sagen, ey, ich finde das super kacke gerade. Ja. So, ich für mich ziehe mich jetzt hier raus, mache jetzt eine Pause, weil ich habe Bock, die ganze Scheiße alleine zu machen. Genau. Also. Stattdessen hat man das nicht geäußert, sondern hat das in sich gefressen und wieder und wieder und das zieht sich über eine ganze Zeit und dann platzt das irgendwann auf. Das heißt aber auch, dass das Vertrauen nicht da ist, oder? Ganz ähnlich offen ansprechen. Richtig. Und da ist auch eine Angst. Also ganz oft ist es eine Angst, das habe ich. Ablehnung. Ablehnung, genau. Dann ist es auch die Angst, halt irgendwie anderen Menschen vom Kopf zu stoßen, ne? Weil man hat ja nur dieses Kollektiv oder man hat nur seinen Freundeskreis. Also, weil die sich nicht korrekt verhalten, hast du Angst, es ihnen zu sagen. Ja. Im Grunde genommen kann man das so sagen, ja. Aber es liegt auch ganz, ganz viel an einem selbst, ne? Also, das klingt so ein bisschen, würden jetzt andere auch sagen, ja, man drückt das ja wieder weg zu anderen. Ja. Das ist aber der falsche Gedanke. So, es ist ein Zusammenspiel aus Fremdwahrnehmung, Ja. Selbstwahrnehmung, so, und dann ist es auch noch ein Zusammenspiel aus den anderen Menschen in meinem Umfeld und mir selbst. Ja. Und ich selbst trage unglaublich viel Verantwortung Ja. dafür. Es beginnt Absolut. erstmal bei dir, ja. Genau, man Genau. beginnt immer erst bei sich. Aber es gibt auch eine kollektive Verantwortung. Gerade wir Linken haben ja den Anspruch, dass wir Verantwortung übernehmen, das auch im Kollektiv, in der Gemeinschaft machen. Und da ist natürlich dann der Punkt erreicht, okay, ich habe Verantwortung übernommen, wo ist deine? Ja, Ja, richtig. und das ist auch nicht der Fall, Das ne? ist ganz oft nicht der Fall. Es gibt immer wieder so Versuche, sage ich jetzt mal, so eine Art Aufarbeitungsgruppe, Awareness-Team, die sich Ja, darum ja. kümmern. Aber ganz oft, also ich habe beim zweiten Täterberater, wo ich war, habe ich auch ganz oft gesagt bekommen, weil er auch Erfahrung hat, als Student ich selber in Jena gewesen, war auch in linken Strukturen mit involviert und drum und dran. Und ist auch nur Täterberater geworden, weil er selber mit Tätern zusammenarbeiten wollte. Ja. Weil ihm ganz oft aufgefallen ist, dass in linken Szenen diese Aufarbeitungsgruppen, diese Awareness-Gruppen mit Tätern eher in einem Tribunal sind. Ja. Also statt halt Ja. wirklich einen Brave Space zu geben, wo der Täter sich frei bearbeiten, verarbeiten, aufarbeiten kann mit dem Ja. Kollektiv zusammen. Stattdessen wird mit dem Finger auf den Menschen gezeigt, du musst das ändern, du musst das machen, du musst das, ansonsten erwartet dich das Canceling. Es ist aber auch schwierig. Ich will das also jetzt nicht unbedingt so allgemein verteufeln. Es ist, Auch wie nicht, gesagt, absolut noch, nicht. was auch zum Beispiel die Gruppe berichtet hat, es ist enorm schwierig, weil du bist mit deinen eigenen Unzulänglichkeiten konfrontiert. Du musst selber bei dir reingehen, um noch die Kraft zu kriegen, auch Verständnis zu kriegen und nicht zu versagen, weil du gerade Täter nicht das machst, was ich da erwarte, um mich selber wohlzufühlen oder so, Richtig. weißt Am Frustrationslevel ist immer über 9000, muss ich klipp du? und klar sagen. Ich will gar Ja. nicht wissen, was die Aufarbeitungsgruppe über mich denkt, die ich damals hatte. Okay. So, die haben ja auch mit mir abgebrochen, weil die die Schnauze voll hatten. Ja. Kann ich verstehen. Ja. So, Ja. und da habe ich auch meinen höchsten Respekt bei jedem Menschen in der Awareness, die es versuchen so. Aber für mich ist es aber persönlich einfach wichtig, diesen Brave Space zu geben, auch wenn es für viele schwer ist. Dann muss man, wie ich vorhin schon sagte, dieses Dreieck geben, das Kollektiv, die Professionalität und die eigene Person. Ja. Dieses Dreieck muss halt einfach vorhanden sein, Ja. weil ich kenne das selber, wenn das Kollektiv wegbricht, was normal ist als Konsequenz, Hm. aber nur auf Zeit wegbricht. Dass man halt zumindest sagt, da sind noch zwei, drei Menschen, mit denen kann man Kontakt aufbauen, mit denen kann man sprechen Ja. und ist dann eine Entwicklung, ist es nicht, ist es messbar, wie ist es messbar? So, dass man da irgendwie guckt, wie funktioniert das oder auch halt zu sagen, hey, das und das denken die Betroffenen. Es geht auch ganz oft verloren, dass man einfach die Betroffenenperspektive sieht. Ja. So gerade als Täter, Täterin, geht die Betroffenenperspektive einfach verloren. So. Und dass man selber als Täter nicht weiß, wie die traumatisiert ist Das dieser wäre, Mensch genau, das ist der eigentlich nächste so. Punkt. Ist dir Ne? klar geworden, irgendwann, was du dem anderen oder ihr der anderen angetan haben Ja, könntest? absolut. Ja. So, ich weiß ganz genau, dass da Traumata mit drin sind. Ich weiß auch, dass diese Menschen halt einfach aufgrund ihrer eigenen Ja. Vergangenheit und ihrer eigenen Erfahrung Ja. wieder Probleme So haben ein und Trigger dann, oder? genau, wieder Ja. Probleme haben, Fuß zu fassen bei anderen Menschen, bei dem Kollektiv oder Angst haben, Kritik zu äußern, weil sie Angst haben, dann vors Bein getreten zu werden, sage ich mal. Und, da muss ich halt einfach klipp und klar sagen, dass es mir echt wirklich leid tut, was ich da getan habe. Und ich kann das auch nachvollziehen, dass die Betroffenen einfach halt auch da ihre Trauma erlebt haben oder halt auch ihren Vertrauensbruch erleben mussten. So, Gab das es ist einfach. Versuche von den Betroffenen mit dir irgendwann mal klar zu kommen, ich versuche es zu erklären. Haben die Betroffenen versucht mit dir, dem Täter, die Situation nochmal gemeinsam durchzuleben oder durchzusprechen? Also von meinen aktuellen, nein. Ja. Also es gibt ja zwei sozusagen. Okay. Aktuell heißt, wie lange? Also ich sag in den Raum von den letzten 2 Jahren, von den letzten 2 Jahren. Okay. Nur eine ganz vorherige Geschichte, da habe ich bis heute mit dem Menschen, wo wir in einer Beziehung waren, bis heute noch den intensiven guten Kontakt. Haben das sehr intensiv aufgearbeitet, haben das, wie gesagt, wir haben bis heute Kontakt, wir lachen zusammen, wir haben Spaß zusammen, wir treffen uns, wir quatschen. Ich habe gerade neu definiert, die Beziehung. Genau so. Wir sind gute Freunde. Sie ist in einer neuen Partnerschaft. Ich bin in einer neuen Partnerschaft. Prima. wir leihen uns gegenseitig Gegenstände. Damit man mal versteht, wie dieses Vertrauen miteinander. So, so sind wir halt als Freunde verblieben, auch wenn ich Scheiße gebaut habe. Aber wir haben halt auch miteinander gesprochen in dem Sinne, hey, sie hat sich so und so verhalten, dadurch habe ich so und so reagiert und ich habe so und so das mich verhalten. Das wäre die Verantwortung, die gemeinsam übernommen wird. Genau, wir haben uns beiden die Verantwortung übernommen und haben das aufgearbeitet. So, und bis heute reden wir sogar darüber, wenn so Sachen einfach auftauchen, so, ach stimmt, scheiße, da habe ich mich ja übelst daneben benommen. So. Dann guckt sie mich an, ja, hast du, aber ey, ich war da auch nicht gerade die Netteste. Was das System geschildert, in dem wir hineingeboren werden, sozialisiert werden, wir sind vielleicht eher da früher Opfer. Ja. Und werden dann Täter und geraten an Leute wiederum, wo eine Umkehrung stattfindet. Ja, aber ganz oft ist es halt auch, das habe ich auch leider gemacht, Täter-Opfer-Umkehr. Ne, dass ich halt auch selber irgendwie mich als Opfer gesehen habe, was ein Mechanismus aus meiner früheren Überlebensstrategie gewesen ist, aus der Jugend und Kindheit. Genau. So, dass ich mich selbst als Opfer dargestellt habe, weil ich habe ja nur so reagiert, weil es weil du ein armer Opfer warst. Genau. So, was halt Bullshit ist, weil das ist schon wieder... das Wegschieben von der eigenen Verantwortung. So ist es, Und um das Thema von gerade eben zurückzukommen, wegen den Betroffenen wieder das Gespräch suchen oder zu dem Ort wieder zurückkehren, das müssen die Betroffenen selbst für sich entscheiden. Das würde ich als aus meiner Täterperspektive gar nicht entscheiden wollen. Hier sind wir als Aufarbeitungsgruppe, wir helfen dir als Betroffene, Betroffenenschutz. Ja. Total legitim, total in Ordnung. Aber das dann die Betroffenen nicht den Raum kriegen, selbst sprechen zu können, wenn sie es möchten. Mhm. Oder halt wie in dem berühmten Tribunalbeispiel, dass dann dort Sachen abgenommen werden und dann über die Informationstreppe wichtige Informationen verloren gehen. Liegt aber daran wahrscheinlich, dass irgendwann die Informationskette sich verändert, dass dann über das Dritte darüber reden. Dass genau Leute das einbezogen werden und dann sind die eigentlich Betroffenen nicht mehr. Direkt, man redet sozusagen über euch. Ja. Dann, ne? Und das geht total verloren, das ist nicht gut. Deswegen appelliere ich nochmal, nicht nur in diesem Dreieck, das Kollektiv, Professionalität und eigene Person, dass halt auch in der Professionalität angeboten wird, Täter-Opfer-Gespräche. Ja. Da muss aber auch die betroffene Person darauf vorbereitet werden und auch gewillt sein, das zu wollen. Ja. So, wenn das nicht gegeben wird, ist das total in Ordnung aufgrund des Betroffenenschutzes. Was anderes jetzt nochmal den Prozess der Veränderung. Menschen sind leicht geneigt, dir zu helfen, aber dann kommen sie dann mit irgendwelchen Ratschlägen, mit ihren Projektionen, die sie davon haben. Andere wissen nicht genau, was sie machen können, machen da vielleicht einiges falsch oder einiges kaputt. Was war dir wichtig dabei? Unterstützung? Deine Bedürfnisse erstmal zu reflektieren, also anzunehmen und zu reflektieren. Genau, mir ist das absolut wichtig, sei es jetzt nicht nur ich als ausführende Gewaltperson, sondern halt auch wichtig, dass die Mitbetroffenen, weil das Kollektiv ist eine mitbetroffene Gruppe, so, dass die entweder sich distanzieren oder aktiv da mit reingehen. So einfach nur oberflächlich irgendwie, da muss man klipp und klar wissen, will ich das mit aufarbeiten oder will ich nicht? Du hast von Druck gesprochen, von Überforderung erwähnt. Die Gruppe hat von dir Erwartung gehabt, dass du sofort ansehen musst, dass Scheiße gebaut hat. Und da willst du also dem widersprechen, weil du hast uns selber erzählt, dass du da überfordert warst und dann doch wieder zurück in die alten Muster gefallen bist. Ja, also ich zum Beispiel, als ich meine erste Tat ausgeübt habe, habe mich noch am selben Tag, am selben Abend noch beim Kollektiv gemeldet. Ja, okay. Und habe gesagt, ey, ich habe Scheiße gebaut. Ich habe sogar bei dem zuständigen Awareness-Team sozusagen mich auch gemeldet. Habe gesagt, hey, so und so schaut das aus. Ich habe Scheiße gebaut. Und dann sind wir wieder bei der kollektiven Verantwortung, dass das relativiert wurde. So, es wurde früher oder später hätte das ja passieren müssen. Oder wärst du es nicht gewesen, wäre ich es gewesen. Oder ähnliches. Aua. Und das war dann so dieses, in meinem alten Weg, in meinem alten Ich, war das ein uff, krass, okay. Also ist ja alles in Ordnung im Grunde genommen. Genau. So. Genau, alles aber normal. Ganz im Gegenteil, ab da an war für mich eigentlich, also mein neues Ich sagt mir heute, ab da an ist Schluss. Ab da an ist, hier wird gerade Gewalt relativiert in einem Kollektiv, wo ein Raum gegeben sein sollte, eigentlich Gewalt nicht zu relativieren und nicht als okay zu finden oder das so mit den Worten zu begehen. Das funktioniert so nicht. Okay, dann kommen wir dann zum Schluss in die Zukunft. Du hast einige Sachen angesprochen schon, also was du dir selber vorstellst, was bei dir passiert, wie du dich verhältst in Situationen, die oft in Aggressivität oder Gewalt geführt haben. Ja. Und du hast davon erzählt, dass die Umwelt, egal ob es ein Kollektiv ist, ob es die Freundinnen sind, die Freunde sind, was wünschst du dir? Also von meiner Umwelt wünsche ich mir auf jeden Fall den Brave Space auf alle Fälle, also halt auch einen Raum zu geben für TäterInnen, sich nicht rechtfertigen zu müssen, aber zumindest auf einem neutralen Boden sprechen zu dürfen, dass man gemessen wird und nicht, dass der Filter immer nur läuft, ja, du veränderst eh nichts, läuft eh nichts, sondern dass man auch mal nicht nur die Negativität sieht, sondern sagt, hey, okay, cool, du hast jetzt zwar dreimal deine Therapie abgebrochen, hast früher aufgehört, aber du hast es jetzt beim vierten Mal endlich geschafft. So, ey, cool, stark von dir, dass du das und das gemacht hast, oder stark von dir, dass du jetzt seit 3 Monaten nicht mehr aufgefallen bist oder ähnliches, so dass man nicht immer wieder in so einem Tribunal landet und halt, ja, denunziert wirst in der Öffentlichkeit zum Beispiel, sondern dass man halt einfach, wenn man schon jemanden cancelt, dann lass diesen Menschen doch einfach in Ruhe. So, dann stell den Menschen als Täter dar, dann ist es okay, aber rede nicht über Menschen, wenn du keine Ahnung hast. So, ich für meinen Teil, kannst du mit reinnehmen oder nicht, ich musste eine Anzeige machen wegen übler Nachrede. Echt? Weil jemand versucht hat, bei Veranstaltungen anzurufen bzw. E-Mails hinzuschreiben, dass ich in einer Band spiele und ich ein böser Täter sei. Hast du das gewusst, wer das ist? Ich weiß, wer das ist und ich habe... Hast du mich selber zur Verantwortung gezogen? Ich habe mit diesen Menschen versucht, ein Gespräch zu führen. Ich habe diesen Menschen geschrieben. Dieser Mensch hat sehr ekelhaft reagiert, dass ich ja in den Knast gehöre und dass ich ja ein widerlicher Mensch bin. Und deshalb habe ich das machen müssen einfach, weil ich habe mit mehreren Instanzen darüber geredet. Ich habe mit meinen 2 Anwälten darüber geredet. Ja. Ich habe mit meinem Plattenlabel darüber geredet. Ich habe mit meiner Band darüber geredet, mit meiner Partnerin und mit Freunden darüber geredet. Wir haben die Entscheidung der Anzeige, weil ich ein neues Leben beginne. Und dieses neue Leben halt einfach komplett anders ist. Ich nehme keine Drogen mehr, ich bin nicht mehr gewaltaffin, ich habe nichts mehr mit Gewalt zu tun, ich habe mich aus der Szene zurückgezogen. Ich bin nicht mehr aktivistisch unterwegs, so wie ich das einst war, weil ich weiß, dass das einer meiner Punkte war, die mich frustriert haben, wegen Überforderung einfach. Und dieses neue Leben lasse ich mir nicht kaputt machen. Das hat mein Täterberater auch gesagt. So, dieses neue Leben, was ich jetzt gerade aufbaue, lasse ich nicht durch die Vergangenheit mir kaputt machen, sondern das, was ich gemacht habe, nehme ich mit in mein neues Leben als Reflexion und als Warnung, als Meilensteine dafür, was ich besser mache. Also du bist zwar so weit, das neue Leben anzunehmen für dich selber, und nicht weit genug, um von irgendwelchen Arschlöchern nicht beeindruckt zu werden. Nee. So, und deswegen halte ich mich auch zum Beispiel fern von diesem Tribunal sozusagen. Auch da bin ich immer wieder in Rücksprache mit Einzelakteuren, wie meinem Täterberater, mit der Rechtsanwaltschaft und ähnliches. So, ich habe mit Polizei auch nichts zu tun, nur durch was die eben unterstellt worden war. Genau, so, ich bin auch kein Bullenflüsterer oder ähnliches, so da, dass ich halt wenigstens meine Ruhe habe und diese Vorwürfe einfach nicht noch breiter sind. So, das geht mir total auf den Sack, so, weil ich war vor kurzem auch bei einem Theaterstück, wo es hier in Schwerin, wo es um eine Vergewaltigung ging, gegenüber einer Flinterperson, die betrunken war. So, und am Ende kriege ich eine SMS, ich hoffe, du weißt, wie es deinen Betroffenen ging. So, da ist halt einfach eine Linie erreicht, wo ich klipp und klar sage, ich weiß nicht, was für Blödsinn über mich rumgeht, Schwerin ist ein Dorf, so, aber bis hierhin und nicht weiter. Ja. So, und jeder Mensch, der versucht, irgendeinen Bullshit über mich zu erzählen, wird geahndet. Das mache ich so klipp und klar, wie es ist. So, und dann werde ich auch zu diesen Waffen greifen und werde canceln, werde löschen, werde blocken, werde mit diesen Menschen nichts mehr zu tun haben, weil... Wenn du über mich redest, rede über mich in dem, was du weißt und nicht von dem, was du gehört hast. So, weil das ist nicht die Wahrheit. Und die Linken wollen immer Wahrheit, Wahrheit, Wahrheit, Wahrheit. Das ist aber nicht die Wahrheit. So. Ja, die haben ihre eigene Wahrheit. Genau, das ist das Problem. So, ich würde mir wirklich wünschen, wenn wir aufhören, immer wieder in dieser Doppelmoralschiene liegen und uns daran auszuruhen, sondern dass wir mehr miteinander reden, gerade in der Zeit wie heute, wo der Rechtsruck immer weiterkommt, wo das Militär immer mehr Gehör kriegt und wir hier schon fast amerikanische Verhältnisse haben, wo es geil ist, in die Bundeswehr zu gehen und eine Waffe in der Hand zu halten, dass wir mehr miteinander zusammenarbeiten.